Disziplin 3. Große Ziele in konkrete Schritte unterteilen. Ein neues Ziel oder eine neue Strategie zu entwickeln, ist eine Sache. Dieses Ziel dann tatsächlich in Handlungen zu verwandeln, es in neue Verhaltensweisen und Aktivitäten auf allen Ebenen, einschließlich der Mitarbeiter an der Basis, herunterzubrechen, ist etwas ganz anderes. Zwischen der geplanten Strategie und der tatsächlichen besteht ein himmelweiter Unterschied. Die geplante Strategie ist das, was kommuniziert wird, die tatsächliche hingegen das, was die Leute Tag für Tag machen. Wenn Sie Ziele erreichen wollen, die Sie bisher noch nie erreicht haben, müssen Sie anfangen, Dinge zu tun, die Sie bisher noch nie gemacht haben. Dass die Führungskräfte die Ziele kennen, heißt noch lange nicht, dass die Leute an der Front, wo die wirkliche Aktivität stattfindet, wissen, was sie tun müssen. Die Ziele können aber nur erreicht werden, wenn jeder im Team genau weiß, was er dafür tun muss. Das Geschäftsergebnis wird letztendlich von den Leuten an der Basis produziert. Sie sind die kreativen Wissensarbeiter. Denken Sie daran, dass Führung eine Frage der Wahl ist, nicht der Position. Sie kann überall stattfinden, auf allen Ebenen der Organisation. Und bedenken Sie auch, dass man die Leute nicht für ihre Ergebnisse verantwortlich machen kann, wenn man ihre Methoden überwacht. Dann wird man nämlich selbst für die Ergebnisse verantwortlich und das menschliche Urteil, die Kreativität und die Verantwortlichkeit werden durch Regeln ersetzt. Um diese Disziplin zu praktizieren, muss Ihr Team kreativ werden, die neuen und besseren Verhaltensweisen identifizieren, die erforderlich sind, um Ihre Ziele zu erreichen und sie dann in Wochen- und Tagesaufgaben auf allen Ebenen der Organisation unterteilen. Das ist Coach sein, an der vordersten Front des Handelns.